Herzlich willkommen zu meinem Podcast Musik. Ich bin der Top-Influencer Fabian Flöge. Heute besprechen wir, wie die Musik uns Menschen beeinflussen kann. Die Musik ist ein Bündel von vielen Schallwellen, die durch unser Ohr und über unsere Nervenfasern in unser Gehirn landen. Dort wird die Musik verarbeitet. Das heißt, im Großgehirn wird uns die Musik bewusst. Wir hören die Musik. Wir hören die verschiedenen Geräusche, Töne, Klänge bis hin zum fertigen Musikstück. Andererseits geht die Musik tiefer ins Gehirn, ins unterbewusste Gehirn. Deshalb können wir uns aufgrund einer bestimmten Musik an eine frühere Situation, an ein früheres Erlebnis wieder erinnern. Ein bestimmtes Musikstück lässt uns zum Beispiel den vergangenen Sommerurlaub wieder erinnern und vielleicht auch wieder erleben. Gleichzeitig geht die Musik auch in die Tiefe des limbischen Systems. Dort sind unsere Gefühle, unsere Emotionen abgespeichert. Deshalb werden wir durch Musik in Freude oder auch in Trauer hineinversetzt. Musik kann auch negativ abgespeicherte Erlebnisse gleichsam neutralisieren. Musik kann in unserem Gehirn die Neurotransmitter-Ausschüttung, also das Sprechen der Gehirnzellen, untereinander beeinflussen. Aggressive Musik schüttet Stresshormone aus. Adrenalin setzt unser Körper gleichsam unter Strom. Wir werden leistungsfähiger im Fitnessstudio und können uns unsere Kraft beweisen. Sanfte Musik lässt uns entspannen. Unser Gemüt hält auf. Auch das Glückshormon Dopamin wird durch sanfte Musik ausgeschüttet. Das bewirkt Freude und Glücklichsein in uns. Angst, Furcht und Panik wird gelindert. Musik lässt uns auch zu einem gemeinsamen Erlebnis verführen. Aus einem Ich-Erlebnis wird ein Wir-Erlebnis. Weiters verkapselt sich die Zeit bleibt gleichsam, in uns drinnen stehen. Dies nennt die Wissenschaft Ritusbildung der Musik. Zum Schluss möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie wir Musik in unserem Alltag integrieren können. Berieselnde Musik lässt uns leichter lernen. Dazu muss jeder seinen eigenen Takt und seine eigene Melodie finden. Hierzu gibt es extra Playlists auf Spotify oder auf YouTube. Zum Abschluss unseres geheimnisvollen, rätselhaften: Musik kann unsere Organe bewegen. Je nach Töne, je nach Frequenz können Organe mitschwingen, in Resonanz geraten und eine Art von Heilung erfahren. Ihr könnt dies alles gerne mal ausprobieren und dann in die Kommentare schreiben, welche Musik welchen Effekt auf euch bewirkt. Ich hoffe, mein Podcast hat euch gefallen. Gebt mir eure Likes und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Euer Fabian.